Deutschlandfunk Soundcheck. Herzlich willkommen zu knapp zwei Stunden mit Tony McPhees Groundhogs. Am Mikrofon ist Michael Frank. Come on in with Brian from this particular song, John Yoga thing, called the Groundhog Blues. It's a low down dog, a dirty ground dog, been rooting around my back door. Well, it's a low down dog, a dirty ground dog, been rooting around my back door. If I catch him rooting, he ain't gonna root there no more. Watch me every morning when I leave home. Yes, he's standing and watch me every morning when I leave home. When I come home in the evening after a hard day's work, I can see him watch my back door. See him watch my back door. See him watch my back door all night long. Some toes or tips. I wanna mix them up together, mix them up good. Mix them up together, mix them up good. Mix them up together, gonna mix them up good. I wanna kill that dirty. Kill that dirty. Kill that dirty groundhog. Give me some toes or tips. I wanna mix them up together, mix them up good. Mix them up together, gonna mix them up good. Mix them up together, gonna mix them up good. I wanna kill that dirty. Kill that dirty. Kill that dirty. Groundhog. Ziemlich genau 10 Jahren, am 21. April 1993, wurde diese Hommage an John Lee Hooker im zu Recht legendären Marquee Club in London zelebriert. Der Sänger und Gitarrist Tony McPhee war das gerade. John Lee Hooker war immer mein liebster Bluesmann, schrieb Tony McPhee anno 96 in einem CD-Booklet, weil er erdigen, frühen Country-Blues mit elektrischem Boogie mischt. Groundhog Blues, der Murmeltier-Blues, ist eine Nummer aus dem Repertoire John Lee Hookers. Tony McPhee kannte sie von Hookers Chess-LP House of the Blues, die 1959 erschienen war. Als er 1962-63 bei der Beat-Kombo Dollar Bills einstieg, änderte er deren Namen bald zu John Lee's Groundhogs. Der erste britische Bluesboom infolge von Stones, Pretty Things und Co. brachte auch die Väter der Musik aus den USA nach England. Tony McPhee und Kollegen wurden damals oft als Begleitband engagiert, zum Beispiel für Jimmy Reed, Little Walter und Eddie Boyd. Und ab 1964 hatten McPhee und Co. auch mehrfach die Gelegenheit und Ehre, John Lee Hooker zu begleiten und unterstützen. John Lee Hooker war damals etwa Mitte 40 und hatte tatsächlich Erfolg in den britischen Charts. Die Nummer Dimples kam auf Platz 23 und Hooker samt britischen Groundhogs traten in der TV-Sendung Top of the Pops auf. 1965 nahmen sie sogar 11 Songs Material für ein komplettes gemeinsames Album auf. Die Blueswurzeln erwiesen sich als äußerst nahrhaft. Tony McPhee entwickelte sich zu einem der experimentierfreudigsten Vertreter des britischen Bluesrocks. Thank you. Tony McPhee's Groundhogs anno 1974, Sins of the Father, ein Track vom Album Solid. Der Mensch hat das Verlangen, alles zu nehmen, was er braucht. Er ist voller Habgier. Der Mensch ist der Ansicht, dass Sünde falsch ist. Falsch für die, die vor den Starken knien. Der Mensch hat das Gesetz, alle Missetaten zu bestrafen, die Armen unten zu halten, sie zu verwirren und behindern. Soweit Tony McPhee in dem Song Sins of the Father. Hier ist noch ein Track von dem Album Solid, und zwar heißt das Stück Pleasing, Please Song. Das war ein weiterer Song aus dem Groundhogs-Album Solid. Pleasing, Please Song heißt die Nummer. Abgesehen von traditionellen Blues-Nummern in neuen Arrangements spielen und spielten die Groundhogs ausschließlich Eigenkompositionen von Tony McPhee. Und fast immer war die Band ein Trio. Mit dem Bassisten Pete Cruikshank spielte McPhee schon in der ersten Groundhogs-Ausgabe zusammen. Bei Neugründung 1968 kam dann Drummer Ken Pustelnik dazu. Und die drei sind jetzt zu hören, ein Mitschnitt der Londoner BBC für die Reihe John Peel's Sunday Concert. Es ist der 24. Februar 1972. We'll be right back. jam to song. I know she'll be gone by the afternoon. I said, please don't go till she's there goodbye. But if she turned around, shall I grab the love night? If she turned around, shall I grab the love night? If she turned around, shall I grab the love night? Musik von einem Gitarristen, der die Ehre hat, von Jimi Hendrix öffentlich gepriesen worden zu sein. Tony McPhee heißt er, Groundhogs die Band. Seit 4 Jahrzehnten ist Tony McPhee im Musikgeschäft. Etliche Inkarnationen der Band hat es gegeben. Letztes Jahr erschienen erneut Live-Aufnahmen, die Anfang der 70er Jahre von der Londoner BBC gemacht worden waren. Das neue Live-Album der Groundhogs heißt schlicht BBC Live in Concert. Der Track, der gerade daraus zu hören war, ist Cherry Red, ursprünglich von dem 4. Album der Groundhogs, Split. Der Song Cherry Red erschien im Frühjahr 71 sogar als Single und wurde von der Band in der Mainstream-TV-Sendung Top of the Pops vorgestellt, nicht live, versteht sich. Tony McPhee wurde am 24. März 1944 in Humberstone, Lincolnshire, geboren. Die 78er Shellac-Platten seiner Schwester mit Elvis und Chuck Berry-Nummern begeisterten ihn. Hank Marvins Gitarrentwang bei den Shadows ließ den jungen Tony McPhee zur Gitarre greifen und eines Tages sah er sich in einem Plattenladen aus Geldmangel vor die Wahl gestellt, entweder die Platte von Bob Dylan zu kaufen oder die von Delta Blues Meister Robert Johnson. Er entschied sich für Robert Johnson. Tony McPhee zog es oft nach London, genauer gesagt in den Stadtteil Streatham. Dort gab es den Swing Shop, einen Plattenladen, in dem er und andere Enthusiasten die Musik von Muddy Waters und Co. kennen und lieben lernten. 1962 oder 63 entstanden die ersten Groundhogs. 1964 hatte die Band das Glück, als Begleitkombo für John Lee Hooker engagiert zu werden, für die letzte Woche einer England-Tournee, da John Mayles Band, die den ersten Teil der Tour bestritt, nicht zur Verfügung stand. Hooker sagte damals dann, er wollte mit keiner anderen Backingband als den Groundhogs mehr arbeiten. 1965 bat er die Groundhogs nach einer weiteren Tour, eine ganze LP mit ihm aufzunehmen und vor 7 Jahren erschienen erstmals die Originalbänder dieser Studio-Session von Hooker und den Groundhogs, ohne die später hinzugedokterten Bläserarrangements. die Groundhogs, anno 1965 und 1968. Zuerst zusammen mit ihrem Helden John Lee Hooker, No One Pleases Me But You heißt das Hooker-Original. Die Groundhogs waren damals ein Quartett. Neben Tony McPhee Gitarre spielten der Bassist Pete Cruikshank, der Drummer Dave Borman und der Pianist Tom Parker. Und gerade eben, das war eine Eigenkomposition von Tony McPhee über den Blues des Aufwachens, Waking Blues, eine Nummer vom ersten offiziellen Groundhogs-Album Scratching the Surface. Das Album erschien 1968, die Band war neu formiert worden, neben McPhee und Cruikshank trommelte jetzt Ken Pustelnik, der Mundharmonikaspieler und Sänger Steve Rai stieg bald aus der Band wieder aus. Von John Lee Hookers Einfluss auf die Groundhogs ist schon mehrfach in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk die Rede gewesen. Hooker brachte zum Beispiel seinen damaligen Produzenten dazu, mit den Groundhogs eine erste Single zu produzieren. Noch wichtiger scheinen aber die Gespräche während der gemeinsamen Tourneen durch England gewesen zu sein. Tony McPhee hatte dabei Gelegenheit, von Hooker seine eigene persönliche Geschichte des Blues, seiner Traditionen und Inhalte zu hören. Blues war demnach nicht nur Musik über fehlendes Geld, Liebesfreud und Leid, sondern auch über tagespolitische Ereignisse oder Naturkatastrophen. Tupelo von John Lee Hooker besingt zum Beispiel eine verheerende Überschwemmung dieses Ortes in Mississippi. Bei den Groundhogs tauchte der sogenannte Topical Blues verstärkt ab dem Album Thank Christ for the Bomb auf. Die Songstrukturen waren vertrackter und eigenwilliger geworden, die Texte sozialkritisch. Thank Christ for the Bomb ist zumindest in Teilen ein sogenanntes Konzeptalbum. Die erste LP-Seite steht unter dem Motto Alienness, was so viel wie Fremdheit oder auch entfremdet sein bedeutet. Zu den Songs gibt es auf der Hülle der LP kurze Anmerkungen. In Strange Town geht es um die Fremdheit einer Gemeinde, in Soldier um die Fremdheit eines Landes und beim Titelstück Thank Christ for the Bomb steht nur noch der Begriff Alienness. Hier ist das zweite Stück der A-Seite von Thank Christ for the Bomb, Darkness is no Friend, ein Song über die Fremdheit eines kleinen Raumes. The Groundhogs, anno 1970, Darkness is no Friend. Shafts of sunlight stealing in my room through the window pane. Look like spotlight pouring out the gloom. And it's there that it contains, but I would not shut out the sunlight, for darkness is no friend. More. All I can afford, but I would not shut out the moonlight, for darkness is no friend. It's so easy to shut your eyes, to block out the things that you despise. Just as easy for the dark of night to blot out the daylight things that are bright. So easy to shut your eyes to blot out the things that you despise. Just as easy for the dark of night to blot out the daylight things that are bright. An hour Top of the Pops first time appearance by a three-piece group who first got together a couple of years ago to play the blues, working the real underground scene. Now gradually they switched to progressive rock and they've now made an LP soon to be released around the world. And this is the live studio sound of Groundhogs. My garden is all overgrown and the weeds are creeping up on my home. Grass is grown over 2 foot high and the trees are blocking out the sky. French windows won't open anymore. The door. 100 birds nesting in the tree. Looks like a wildlife sanctuary. Chester's a 36, my overcoat is 442. My trousers are 6 inches from the ground, 3 inches from my shoe. Tied up with a piece of string and held together with fishbone glue. She don't break. time. I'm quacking till hell was made out of stone. Even that bus, I seen the sky in the brown right through my dog. Groundhogs geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade drei Songs vom dritten Groundhogs-Album Thank Christ for the Bomb. Es erschien 1970, wurde damals oft von John Peel in seinen Radioprogrammen bei der BBC gespielt und kam tatsächlich auf Platz 9 der britischen LP-Charts. Los ging's mit Darkness is No Friend, gefolgt von Garden und Eccentric Man. Die Groundhogs waren Anfang der 70er Jahre sehr häufig zu Gast bei der BBC. Entweder spielten sie Tracks von ihren Alben neu ein oder wurden bei Konzerten mitgeschnitten. Das waren gerade zwei BBC-Versionen von Groundhogs-Klassikern, eben Garden und Eccentric Man, mitgeschnitten 1970 und 71. Auch die nächsten beiden Groundhogs-Alben kamen in die Top 10 der britischen LP-Charts. Die ganze erste Seite von Album Nummer 4 beschäftigte sich mit Schizophrenie. Split heißt das Album, von Seite 2 der LP jetzt die nicht minder eindrucksvolle Nummer Junkman. Light a match, turn it into a wish. took my sugar, but drank the husk of my rice. Give me back the jump you took from my bread. I wanna see it in every slice. Jump man, lend a hand, help me clear this trash. Pile it up, light a match. We'll be right back. to the Heim, despising the unkind and before the blind. Die erste Hälfte dieser Soundcheck-Ausgabe vom Deutschlandfunk geht so langsam zu Ende. Um Tony McPhees Groundhogs geht's heute Nacht. Und das waren gerade zwei Nummern von LPs der Band aus den Jahren 1970 und 72. Vom Album Split gab's die Nummer Junkman und der Track danach kommt von dem Album Who Will Save the World? The Mighty Groundhogs. Body and Mind heißt die Nummer. Bis zu den Nachrichten um 2 Uhr noch eine Nummer vom zweiten Groundhogs-Album, das 1972 veröffentlicht wurde. Hogwash heißt es und der Track ist You Had a Lesson. Thank you.